bei Tag und auch bei Nacht. Sie hat schon manche Seele viel Herzeleid gebracht. So ging's auch jenem Jüngling auf Pankos grüner Flur. Er schwärmte für die Künste und auch für die Natur. Nach Pankow kam ein Zirkus, darin ein Weib so schön. Die tanzte auf dem Seile und war für Geld zu sehen. Der Jüngling fiel in Liebe zu dieser holden Fee, lief jeden Tag zum Zirkus und schaute in die Höhe. Dann ging er zu der Liebsten und bebte fürchterlich und schrie, ich bin aus Pankow und ich begehre dich. Ich kann mein Herz verschenken, so sprach die Maid dann. Nur einem jungen Manne, der auch was leisten kann. Drum tanzte auf dem Seile nur einmal hier und hin. Dann werde ich die deine, so jung und schön ich bin. Der Jüngling leidenschaftlich schwur gleich, das will ich tun. Ich muss noch heute Abend an deinem Busen ruhen. Er tanzte auf dem Seile, oh, nur ein kleines Stück. Und dann fiel er herunter und brach sich das Genick. Es raubte sich das Mädchen, das rabenschwarze Haar und ihre Tränen flossen an seiner toten Bahr. Er liegt nun schon im Grabe als ein gebrochener Mann. Man tanzt nicht auf dem Seile, wenn man nicht tanzen kann. Nehmt euch in Acht vor Liebe, ihr zahlt so hohen Preis. Und seht ihr eine Jungfrau, dann legt das Herz auf Eis.